Die Kanzlei des Bösen. Eine der Folgen des Treffens in München ist, dass wir uns ein paar Tage lang wieder ganz auf Mossack Fonseca selbst konzentrieren, auf die diversen Geschäfte der Firma, die hinter all dem steht, was wir bislang herausgefunden haben. Das Problem ist nur, es ist nicht eine Firma, es sind viele, Dutzende. Im Laufe der Recherchen sind wir und unsere Prometheus-Kollegen immer wieder auf seltsame Firmen gestoßen, die zum Kosmos Mosfon zu gehören scheinen. Der Nachweis ist nicht nur nicht ganz so einfach, weil die Aktien meist nicht von Mossack Fonseca oder den Partnern der Kanzlei gehalten werden, sondern von Mosfon Holdings, die aber nicht auf den ersten Blick als Mosfon Holdings zu erkennen sind. Es ist kompliziert. Mossack Fonseca verschleiert nach außen nicht nur die Besitzverhältnisse ihrer Kunden, sondern auch ihrer eigenen. Das hat objektiv den Vorteil, dass Mosfon sich, wenn es bei einer ihrer Firmen rechtliche Probleme gibt, bequem von der Tochterfirma distanzieren könnte. Im Weiß-Magazin beschreibt Jack Bloom, ein ehemaliger Ermittler des US-Senats, diese Taktik, die nicht nur Mosfon anwendet, sondern auch andere Firmen. Der Trick sei, dass es nahtlos und vertikal eng verknüpfte Organisationen seien, bis zu dem Punkt, an dem ein Ermittler oder Polizist aufkreuzt, dann lösen sie sich urplötzlich in eine Reihe separater Einheiten auf und jeder behauptet felsenfest nicht zu wissen, was irgendjemand sonst innerhalb des Systems tut. Es ist wie ein zusammengebasteltes Puzzle, das urplötzlich auseinanderfällt, wenn jemand zu ermitteln beginnt. Allerdings verwaltet Mosfon alle eigenen Firmen selbst. Und wir haben auch diese Unterlagen. Es ist nur eine Menge Kleinarbeit, bei jeder einzelnen Firma allen Spuren zu folgen. Wie bei den russischen Matrioschka-Puppen gibt es immer noch eine weitere Firma, die wir öffnen müssen, und noch eine, bis wir am Ende irgendwann die letzte, die kleinste Puppe finden. Die Spur zu Jürgen Mossack. Das aktuellste Beispiel ist die Mosfon-Niederlassung im US-Bundesstaat Nevada. Dort läuft seit einigen Jahren eine Klage, die Paul Singer, der Besitzer des Hedgefonds NML Capital, angestoßen hat, ein Nebenschauplatz seiner Auseinandersetzung mit dem argentinischen Staat. Singer will ja nachweisen, dass der verstorbene Präsident Nestor Kirchner und seine Frau, die ehemalige Präsidentin Christina Kirchner, rund 65 Millionen US-Dollar außer Landes gebracht hätten. Angeblich mit Hilfe von 123 Offshore-Firmen, die Mossack Fonseca gegründet hat. Was die Kirchners bestreiten und wofür es bislang keinerlei Beweise gibt. Da Paul Singers Anwälte in Panama keinerlei Aussichten hätten, die internen Dokumente einzuklagen, und der Großteil dieser Firmen in Nevada angemeldet wurde, klagen sie in dem US-amerikanischen Bundesstaat auf Offenlegung der Besitzverhältnisse. Und tatsächlich, die Strategie von Mossack Fonseca war von Anfang an die Distanzierung von MF Corporate Services Nevada Limited. Jürgen Mossack selbst erklärt noch in einer Stellungnahme vom 8. Juli 2015 unter Eid, Mossack Fonseca und MF Nevada seien getrennte Firmen. Es bestehe keine Mutter-Tochter-Beziehung und Mossack Fonseca habe auch keinen Zugriff auf interne Angelegenheiten oder tägliche Abläufe. Als wir das in den Daten nachprüfen, finden wir eine E-Mail-Konversation, die das Gegenteil nahelegt. Im Herbst 2014 haben die Mitarbeiter von Mossack Fonseca demnach Angst, das Büro von MF Nevada könnte durchsucht werden. Davor warnen laut den E-Mails ihre Anwälte in Nevada. Eine solche Durchsuchung aber wäre offenbar ein riesiges Problem, denn die Ermittler würden leicht Beweise dafür finden, dass wir etwas verstecken, schreibt einer der Mosfon-Leute, nämlich die enge Verbindung von Mossack Fonseca Panama zu MF Nevada. Also schmieden sie einen Plan, dessen Ziel es ist, dass MF Nevada nicht mit Mosfon verbunden werden kann. Das Vorgehen ist wie folgt. Die einzige Angestellte in Nevada, Patricia A., solle sich im Arbeitsalltag verhalten, als wäre sie eine Vermittlerin. Das ist tatsächlich genau, was wir erreichen wollen. Deswegen ergeht in Panama der Beschluss, dass A ein neues Telefon bekommen solle, sodass der direkte Zugang zum gesamten MOSFON-Adressbuch, den sie hat, nicht gesehen werden kann. Das neue Telefon, das Patricia A. laut späteren E-Mails auch bekommen hat, soll außerdem keinen Speicher für getätigte Anrufe haben. Das nächste Problem ist das interne System, auf das Patricia A. Zugriff hat. Das soll den Ermittlern verborgen sein. Nur nach einigem Hin und Her stellen sie fest, dass das nicht geht. Also entscheidet Moss von Panama, nach Rücksprache mit einem Geschäftsführer, ihr den Zugang zu löschen. Aber damit nicht genug. Die Ermittler könnten bei einer Durchsuchung auf Patricia A.'s Computer feststellen, dass sie bislang das interne System genutzt hat. Diese Spuren finde man in den lokalen Log-Dateien. Also solle ein gewisser Francisco via Fernsteuerung diese Logs säubern. Und auch das Büro selbst wird gesäubert. Als Andres, gemeint ist ein Moss von Mitarbeiter, nach Nevada kam, säuberte er alles und brachte alle Dokumente nach Panama, heißt es in einer der E-Mails. Bei der Mafia gibt es einen eigenen Begriff für die Leute, die nach der Tat diskret alle Spuren beseitigen. Cleaner. Nur zur Erinnerung, Jürgen Mossack hat unter Eid erklärt, Mossack von Secker kontrolliere die internen Angelegenheiten oder täglichen Abläufe von MF Nevada nicht. Anmerkung: Jürgen Mossack ließ eine Anfrage hierzu bis zum Redaktionsschluss dieses Buches unbeantwortet. Ebenso Mossack von Secker. Andererseits hat Mossack nicht auch erklärt, es bestehe kein Mutter-Tochter-Verhältnis? Nach einigen Mühen finden wir einen Antrag auf Eröffnung eines Kontos von MF Nevada und in diesem Antrag legen die MOSFON-Leute die Eigentümerstruktur offen. Alle Aktien von MF Nevada wurden demnach von einer Offshore-Firma namens Thornbell Associates gehalten, die wiederum zu 45% Jürgen Mossack, zu ebenfalls 45% Ramon Fonseca und zu 10% Christoph Zollinger gehört, dem Schweizer Juniorpartner der beiden. Anmerkung: Christoph Zollinger bestritt auf Anfrage, Aktionär der Thornbell Associates gewesen zu sein. Mossacks Behauptung, MF Nevada sei keine Tochtergesellschaft von Mossack Fonseca, ist typisch dafür, wie die Kanzlei und ihre Verantwortlichen versuchen, die wahren Sachverhalte zu verschleiern. Nebenbei versucht MOSFON noch, seine Kunden anderweitig vor dem klagenden Hedgefondsbesitzer Paul Singer zu schützen. Sie schicken E-Mails an die Verwalter betroffener MOSFON-Firmen und schreiben, sie könnten nur wiederholen zu raten, möglichst keinen Besitz in diesen speziellen Firmen zu halten. Dieser könnte theoretisch beschlagnahmt werden, schreiben die MOSFON-Leute, falls das Gericht Mossack Fonseca am Ende doch zwingen könne, alle Informationen herauszugeben. Wo wir nun schon einmal MF Nevada als Unternehmer der MOSFON-Gruppe enttarnt haben, versuchen wir die Suche nach den mit MOSFON verbundenen Firmen systematisch anzugehen. Wir listen alle Firmen auf, von denen wir schon wissen, dass sie Mossack Fonseca gehören. Wir kommen auf 37. Bei noch weit mehr Firmen haben wir den Verdacht. Dann haben wir das große Glück, dass der Kollege Jan Strotzig vom NDR ein Excel-Dokument findet, das uns extrem weiterhilft. Eine Art Mossack von Secker auf einen Blick. Weil MOSFON offenbar eine Versicherungspolice abschließen will, haben die MOSFON-Leute ihr gesamtes Universum in ein paar Tabellen zusammengestellt und Firmen aufgezählt, die dazugehören. Stand 2014. Vermutlich gehörte es zu den Vertragsbedingungen der Versicherung, dass MOSFON erklärt, womit sie ihr Geld verdient und welche Firmen dabei involviert sind. Die Ironie dabei ist, dass Mossack Fonseca bei demselben Konzern offenbar auch eine Art Versicherung gegen Wirtschaftskriminalität abgeschlossen hat. Wir recherchieren, was der Versicherer darunter genau versteht und finden tatsächlich eine Definition. Demnach schützt diese Versicherung Firmen vor den finanziellen Folgen von Betrug, Klammer auf, durch Angestellte oder dritte Parteien, Klammer zu, Diebstahl, Klammer auf, inklusive Überfall und Einbruch, Klammer zu, von außen zu Lasten MOSFONs, Anmerkung der Verfasser, und elektronischen Betrug. Das Risiko beinhaltet interne Verluste durch Angestellte, die das Vertrauen missbrauchen, das die Firma ihnen entgegengebracht hat, ebenso wie externe Verluste. Wir können nicht ausschließen, dass Mosfon sich damit auch gegen genau das versichert, was in diesem Augenblick passiert, dass interne Daten in die Hand von Journalisten gelangen. Durch das Dokument bekommen wir jedenfalls erstmals einen verlässlichen Überblick über die Firma. Demnach hatte Mossack Fonseca im Geschäftsjahr 2013 fast 100 Gesellschaften mit verschiedenen Geschäftszwecken und zusätzlich mehr als 100 verbundene Firmen, die als Scheinfirmen fungierten. Eine Ebene über den Moss von Tochterfirmen gibt es laut der Unterlage insgesamt 12 Holdings, die allesamt in dem Excel-Dokument aufgeführt werden. Macht insgesamt deutlich über 200 Gesellschaften. Mosfon ist nicht nur eine Anwaltskanzlei, Mosfon ist ein vielarmiger Krake. Ob es wirklich das gesamte Firmennetz ist? Wir würden nicht darauf schwören. Was wir aber sehen, Mossack Fonseca bietet auch Dienste an wie die Registrierung von Yachten und Flugzeugen, rechtliche Beratung in Sachen geistigen Eigentums, Vermögensverwaltung, Investmentbanking, Treuhänderdienste oder die Vermietung virtueller Büros. Andere Firmen sind zuständig für Immobilien, Bankkonten, Telefonleitungen, Fuhrparks oder Abrechnungen. Und natürlich gibt es für Büros in anderen Ländern eigene Firmen. Wenn also eine solche Mosfon-Niederlassung juristischen Ärger bekommt, etwa weil sie eine Firma verwaltet, die in Betrug oder Sanktionsbruch verwickelt war, kann sich das panamaische Hauptquartier jederzeit distanzieren, wie von dem erwähnten US-Sonderermittler Jack Bloom beschrieben. In diesem Übersichtsdokument erfahren wir erstmals auch, wie viel Umsatz Mosfon angeblich macht, und zwar 42,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2013. Eine Zahl, die uns ein wenig ratlos zurücklässt. Natürlich sind die Kosten, die dem entgegenstehen, nicht sonderlich hoch. Die Scheindirektoren etwa verdienen ja zum Teil nur rund 5.000 US-Dollar im Jahr. Aber dennoch hätten wir vermutet, dass sich Mossack Fonseca ihr mindestens grenzwertiges Vorgehen und die damit verbundenen Risiken besser bezahlen lässt. Das Dokument schlüsselt auch genau auf, welche Unternehmensbereiche welchen prozentualen Anteil am Umsatz hatten. Wenig überraschend wird der Großteil von den Firmen erwirtschaftet, die sich dem Kerngeschäft widmen, dem Gründen und Verwalten von Offshore-Firmen. Aber die Bereiche, in denen Unternehmen der Mossack Fonseca-Gruppe direkt mit Endkunden zusammenarbeiten, tragen einen nicht unerheblichen Teil bei, nämlich rund 12%. Im Jahr 2013 beschäftigt Mossack Fonseca, dem Dokument zufolge, insgesamt 588 Mitarbeiter, davon 342 in Panama, 140 in Asien und 40 auf den britischen Jungferninseln, aber auch 6 in Kolumbien, 3 in Samoa, 5 in Luxemburg und 18 in El Salvador. Man könnte meinen, dass diese Zahl von Angestellten auch Unmengen Kosten verursacht, aber das Lohnniveau in El Salvador, Panama oder den britischen Jungferninseln ist weit unter europäischem Niveau. Insgesamt hat Mosfon, nach eigenen Angaben, im Herbst 2015 fast 50 Büros in mehr als 30 Ländern. Mehr als 30 dieser Büros sind Tochtergesellschaften, die restlichen Partnerbüros mit für uns unklarem rechtlichen Status am ehesten vergleichbar mit Franchise-Nehmern. Inmitten der 200 Firmen könnte man eine unscheinbare Firma beinahe übersehen, die bis vor kurzem noch International Outsourcing hieß, seit einiger Zeit aber Mosfon Executive. Die Firma mit Sitz in Panama hat 2013 wohl 20 Angestellte, darunter die, deren Namen uns nach all den Monaten mit den Mosfon-Daten geläufig sind. Scheindirektoren und Scheindirektorinnen, Strohmänner und Strohfrauen, die angeblich die Geschicke ihrer Firmen leiten. Sie sind die, die nach außen immer wieder in Erscheinung treten, die man sogar googeln kann. Sie sind es, die in internationalen Medien auftauchen, weil sie für Offshore-Firmen unterschreiben, die in die Schlagzeilen kommen. Auf ihnen lastet mit der größte Druck. Sie sind die Gesichter, die Namen zu Tausenden von Firmen. Ihre Namen landen auf Sanktionslisten, in Anklageschriften, Blogs und Zeitungsartikeln. Und im Zweifel, so erklären es uns Experten aus Panama, können Sie sogar für das Treiben der Briefkastenfirmen verklagt werden. Man kann sich vorstellen, warum Sie nicht bei Mossack Fonseca direkt angestellt sind. Eine der Scheindirektorinnen von Mosfon ist Letizia Montoya. Sie war Direktorin der Casa Grande Development, die für Siemens in Lateinamerika schwarze Kassen verwaltete und der Firma, mit welcher der nicaraguanische Machthaber Arnoldo Fatman Alemán und seine Helfer Millionen verschoben haben sollen. Die Liste ließe sich sehr lange fortsetzen. Insgesamt sehen wir ihren Namen allein im panamaischen Firmenregister auf mehr als 25.000 aktuellen und ehemaligen Direktorenposten. Noch einmal, 25.000. Dabei sind in dieser Zahl all die Posten nicht enthalten, die Montoya bei Briefkastenfirmen außerhalb Panamas hält oder hielt. Die Gesamtzahl liegt vermutlich erheblich höher. Letizia Montoya muss sich die Frage gefallen lassen, wie sie es schafft, ihre Pflichten als Direktorin in einem solchen Firmengewirr sorgfältig wahrzunehmen. Aber wer ist Letizia Montoya, die Königin der Scheindirektorinnen? Laut Kopie ihres Ausweises wurde sie im März 1953 in Panama geboren, ist panamaische Staatsbürgerin und heißt mit vollem Namen Letizia Montoya Moran. Sie hat keine höhere Schule besucht, spricht laut unseren Quellen kaum Englisch und wohnt in einer ärmlichen Gegend außerhalb von Panama-Stadt. Was kaum verwunderlich ist, denn obwohl Mossack Fonseca in dem Geschäft mit den Scheindirektoren Millionen verdient, lassen sie ausgerechnet die exponierten Scheindirektoren daran nicht teilhaben. Wir haben fast ein wenig Mitleid, als wir in einem Memo sehen, dass Letizia Montoya, die laut einer internen Aufstellung seit Oktober 1981 bei Jürgen Mossack arbeitet, zeitweise gerade mal 400 US-Dollar im Monat verdiente. Eine kurze Rechnung. Mosfon verlangt für den Scheindirektoren-Service rund 450 US-Dollar im Jahr. Pro Firma setzt Mosfon in vielen Ländern 3 Scheindirektoren ein, macht also 150 Dollar pro Scheindirektor. Der Jahresverdienst von Letizia Montoya lag zumindest zeitweise bei 4.800 US-Dollar. Anmerkung, später bekam Montoya offenbar deutlich mehr. Ende 2015 finden wir ein aktuelles Formular, demzufolge sie 10.800 US-Dollar pro Jahr verdiente. Das Missverhältnis zu dem Verdienst, den Mosfon mit ihr macht, ändert sich dadurch nur geringfügig. Wäre sie Direktorin von nur 32 aktiven Firmen, würde sie also genau ihren Jahresverdienst einspielen. Montoya ist aber tatsächlich Direktorin von mehr Firmen, viel mehr Firmen. In einer Aufstellung aus dem Jahr 2012 ist sie als Direktorin von 3.143 Briefkastenfirmen aufgeführt. Das heißt, sie spielte 2012 allein fast eine halbe Million US-Dollar ein. Das ist das Hundertfache ihres Gehalts. Das System der Scheindirektoren braucht im Wesentlichen 3 Formulare, um zu funktionieren. Und diese Papiere finden wir zu Tausenden in den Daten. Der Strohmann, der in der Offshore-Sprache Nominee Director heißt, sichert dem wahren Eigentümer zu, dass er seinen Anweisungen folgen wird und keine Ansprüche gegen ihn oder die Firma hat. Nominee Director Declaration. Dann gibt er dem wahren Eigentümer, dem Beneficial Owner, eine Vollmacht, Power of Attorney, die diesen zum de facto Geschäftsführer macht. Im 3. Dokument schließlich, das nicht standardmäßig ausgefüllt wird, bittet der falsche Direktor um seine Entlassung, Resignation Letter. Der Scheindirektor unterschreibt diesen Brief und übergibt ihn dem wahren Eigentümer, trägt aber kein Datum ein. So kann der echte Chef, den falschen, jederzeit und sogar rückwirkend loswerden. Der falsche Direktor ist also oft von Anfang an entmündigt. Für den Alltagsgebrauch weist Mossack Fonseca seine Scheindirektoren immer wieder sogar an, allerlei Dokumente blanko zu unterschreiben, oft Konto, Eröffnungsanträge, aber auch Aktienvordrucke, in die die Kunden nur noch den Namen der Firma einzutragen brauchen. So geht alles im Bedarfsfall sehr schnell, weil Moss von Panama nicht eigens die Scheindirektoren zum Unterschreiben holen muss. Und es geht noch absurder. Wir finden in den Daten immer wieder Ordner, in denen massenweise blanko unterschriebene Blätter liegen. Weiße, leere Blätter mit Unterschriften von 3 Scheindirektoren in verschiedenen Kombinationen. Mal unterschreiben die Direktoren unten auf der Seite, mal in der Mitte und mal oben. Aus diesen weißen Blättern kann theoretisch alles werden. Ein Kaufvertrag, eine neue Vollmacht, die Schließung einer Firma. Auch Jürgen Mossack übernahm Direktorenposten und fungierte als Strohmann. Als Jürgen Mossack bringt er es immerhin auf rund 1500 ehemalige oder aktuelle Direktorenposten. Wenn man die Firmenregistereinträge Jürgen Mossack 1, Jürgen Mossack 7058, Jürgen Mossack oder andere Schreibweisen dazuzählt, werden es sogar noch ein paar mehr. Anmerkungen? Jürgen Mossack antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Wir finden eine E-Mail von 2008, laut der Mossack selbst und seine erste Frau nicht mehr als Scheindirektoren verwendet werden sollen. Inzwischen lässt er diesen Job also nur noch seine Leute machen. Und wenn die Fehler machen, wenn ein Scheindirektor oder eine Scheindirektorin doch verklagt werden sollten, hat Moss von ja dafür gesorgt, dass es nicht das große Ganze trifft. Soll doch dann jemand die Firma verklagen, in der die meisten Scheindirektorinnen und Scheindirektoren beschäftigt sind. Er wird bei dem Moss von Satellit Moss von Executive landen, einer der mehr als 200 Moss von Firmen. Wie war das Bild nochmal, das der ehemalige US-Ermittler Jack Blum verwendete? Ein Puzzle, das urplötzlich auseinanderfällt, sobald jemand zu ermitteln beginnt. Nach diesem System funktioniert offenbar der gesamte Moss von Kosmos. Da Jürgen Mossack und Ramon Fonseca eigene Firmen haben, etwa für das Treuhandgeschäft, die Vermögensverwaltung der Kunden, die Stiftungen und die meisten Büros, träfe eine Ermittlung oder eine Klage immer erstmal eine Tochterfirma, die aber nicht sofort als Tochterfirma zu erkennen ist, da sie von einer Offshore-Firma gehalten wird, die oft wiederum selbst von einer Stiftung gehalten wird. Dieses Prinzip der kleinen, lose verbundenen Einheiten setzen Jürgen Mossack und Ramon Fonseca fast logisch auch privat fort. Beide haben ihr Vermögen in einem Geflecht von Firmen untergebracht, von denen die meisten eine überschaubare Funktion zu haben scheinen. Eine Firma Jürgen Mossacks besitzt ein paar Fincas, eine andere ein Penthouse, eine seinen Hubschrauber-Hangar, eine seinen Hubschrauber, eine seine Teakholzplantage, eine sein Gold und wieder eine andere seine Yacht, die Rex Maris, König des Meeres. Seine Kanzlei hat Jürgen Mossack, den Sohn des deutschen Abenteurers Erhard Mossack, ohne Frage zu einem sehr reichen Mann gemacht. Zu einem reichen Mann mit einem Spleen für Offshore-Firmen. Sogar für seine Autos hat er einzelne Firmen, eine für den Mercedes, eine für den Volvo, eine für den Mazda und für den Chevrolet Tahoe. Anmerkung: Jürgen Mossack antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Das zentrale Element seiner privaten Vermögensplanung scheint eine Stiftung namens The Mossack Family Foundation zu sein. Ihr gehören die meisten Anteile seiner privaten Offshore-Firmen. Dorthin fließen offenbar auch Gewinne aus den Moss von Aktivitäten. Hauptbegünstigter der 1997 gegründeten The Mossack Family Foundation ist Jürgen Mossack. Als nachrangige Begünstigte sind aber auch Kinder und Stiefkinder eingetragen. Mossack ist derzeit das dritte Mal verheiratet. Da kommt einiges zusammen. Die Mossack Family Foundation hält, wie so viele der Stiftungen, die Moss von verkauft, ein diskretes Konto in der Schweiz. Aber die Familie profitiert nicht nur von der Firma. Die Familie ist längst Teil der Firma. Eine Tochter aus erster Ehe und ein Sohn ebenfalls aus erster Ehe arbeiten schon etliche Jahre bei ihrem Vater. Die Tochter zuletzt offenbar als Kundenberaterin, der Sohn als Anwalt. Mossacks erste Frau war offenbar zeitweise Scheindirektorin. Mossacks zwei Stieftöchter aus zweiter Ehe waren oder sind ebenfalls bei Moss von. Und auch seine dritte Frau, eine gebürtige Kubanerin, hat für Mossack Fonseca gearbeitet als Anwältin. Jürgen Mossacks Bruder Peter, dem panamaischen Honorarkonsul in der Nähe von Darmstadt, wird Moss von intern auch eine Firma zugeschrieben. Unklar ist, ob Peter Mossack diese auch wirklich nutzt. Im Februar 2015 erklärte er uns gegenüber noch, dass er von den Aktivitäten seines Bruders keinerlei Ahnung habe. Anmerkung: Auf erneute Anfrage antwortete Peter Mossack bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht. Selbst Jürgen Mossacks Mutter und seinen Vater, den Ex-Waffen-SS-Rottenführer und späteren CIA-Informanten Erhard Mossack, haben wir ja mit einer Firma in den Moss von Archiven gefunden. Die Familie, La Familia, die Firma, alles ist eins.